Ist es überhaupt möglich, sich in einen anderen Menschen ganz und gar hineinzuversetzen? Gelingt es uns, den Standpunkt eines Fremden einzunehmen? Ausgangspunkt von Decisions 02 war eine begehbare Rauminstallation, die den Besucher, versehen mit einer undurchsichtigen Brille, in eine weiße, kontrastlose Welt schickt. Über einen Kopfhörer spricht eine Stimme zu ihm und konfrontiert ihn mit dem Innenleben eines anderen. Wird man seine Position zur eigenen machen? Wie wird eine Entscheidung getroffen? Ist der Moment der Entscheidung überhaupt wahrnehmbar? Interviews mit den Besuchern der Installation, Schilderungen ihrer Wahrnehmungen und Empfindungen sowie Gespräche mit Wissenschaftlern haben schließlich das Material des Projekts erweitert und zu einem neuen dramaturgischen Konzept und Sound geführt. Das Hörstück erforscht den Raum, der in einem selbst entsteht, wenn man die Position eines anderen zu verstehen versucht. Decisions 02 von Christoph Meyer, CHM und Andreas Hagelüken. Du bist außerhalb der Zeit. Du bist völlig außerhalb der Zeit. Wenn du die Gegensätze sprengst und auflöst, ja, alle Gegensätze, ja, du bist außerhalb der Zeit. Dann gibt es menschliches Leben nicht mehr. Zwei oder drei Schritte vor. Dein Weg ist frei, du kannst gehen. Keiner guckt nur so, jeder hat irgendwelche Gedanken dabei. Da ist nichts, ja, was dich stören könnte. Finde ich jetzt gerade ich. Du kommst in einen Raum. Ein Raum ohne Sicherheit. Rede diesen Raum. Und Sichtänderung. Ne? Ein relativ großer Raum. Mal sich selber von hinten zu sehen, dieses Bild, finde ich jetzt gerade ich. Wer ist das? Wie stark ist der? Ja, was denkt der jetzt? Warum sagt der nichts? Warum macht der nichts? Warum nimmt der das einfach nur so auf? Ja. Weiter. Jetzt gehst du ein, nur drei Schritte. Zwei, drei Schritte nach vorne und atmest. Ja. Meine Welt ist meine Augen und meine Ohren und meine Sinne. Und ja, ich bin jetzt gerade da. Wem gehört dieser Raum? Ich bin ja echt noch ungefähr. Der Boden, genau die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Die Augen offen. Stell dir vor, du siehst dich von hinten. vor dir eine Projektionsfläche. Auf dieser Projektionsfläche gibt es eine dreidimensionale Projektion von dir, so wie du bist. In einem bestimmten Moment, in einem bestimmten Zusammenhang. Und zwar von hinten. Man sieht also deinen Rücken. Stell dir bitte vor, du siehst dich selbst im Raum stehen. Ganz plastisch. Das gibt den Moment kurz vor der Berührung. Stell dir vor, du siehst dich von hinten. Handfläche auf Haut. Du siehst deinen Rücken, weil du auf die Projektionsfläche schaust. Und die Haut bemerkt schon die Anwesenheit der Hand. Und dieser projizierten Figur von dir fährt jetzt eine Hand den Rücken runter, streicht am Rücken entlang. Und du hast in dem Moment das Gefühl, es würde dir mit deiner Hand den Rücken runtergestrichen. Eine leichte Berührung, ein Finger, noch ein Finger zwischen den Schulterblättern und die Hand streicht weiter nach unten. Das finde ich wunderbar. Wenn ich in der Lage bin, in die Perspektive eines anderen zu gehen, Bild unseres Körpers, ich meine mein Lebenszugang, meine Identität sozusagen empathisch Bild unseres Körpers benutzen öffnen kann und in die Position eines anderen gehen kann, um ihn zu verstehen. Um mit unserer Umwelt zurechtzukommen. Und eigentlich wird sie in dem Moment auch nicht mehr bewertet. Das ist eine unmittelbare Verknüpfung. Alles auf dieses Körperbild beziehen. Wo stehst du? Was macht der Kopf? Einen Schritt. Einen Schritt nach vorne. Das Hineinversetzen. Die Höhe des Raumes in eine andere Person. Die Tiefe des Raumes. Wie passe ich in den Raum? Die Augen offen. Also so ein Gefühl von dem Raum. Darf ich ich sagen? Wem gehört dieser Raum? Hineinversetzen in eine andere Person, in deren Gefühlsleben führt, ich betrete diesen Raum, deren Handel zu einem körperlichen Gefühl. Das ist ein ganz starkes körperliches Gefühl. Ja, ich bin jetzt gerade da. Wohin geht der Blick? Wie riecht der Raum eigentlich? Bin ich jetzt gerade ich? Was siehst du? Die Trockenzeit erreicht ihren Zenit. Die Tiere, die von Gras und Pflanzen leben, leiden Hunger. Und einige sind bereits verendet. Der tote Elefant hinterlässt ein Waisenkind. Das Kalb ist erst ein Jahr alt. Es kann noch nicht für sich selber sorgen. Und allein ist es eine leichte Beute für Raubtiere. Wenn es keine neue Mutter findet, hat es keine Chance. Wenn ich in der Lage bin, in die Perspektive eines anderen zu gehen. Besitzen. Ein Bild unseres Körpers. Wenn ich mein Lebenszugang, meine Identität sozusagen empathisch Bild unseres Körpers benutzen kann und in die Position eines anderen gehen kann, um ihn zu verstehen. Um mit unserer Umwelt zurechtzukommen. Die Position eines anderen. Eigentlich wird sie nicht mehr bewertet. Alles auf dieses Körperbild beziehen. Wo stehst du? Eine Gruppe Elefanten, die sich irgendwie merken. Ja, ja, von außen betrachtet. Er sieht sie selber anders. Und indem er sie anders sieht, wieder anders. Die Tiere scheinen gleichzeitig von etwas angezogen und abgestoßen zu sein. Es ist das Elefantenbaby, beziehungsweise sein Kadaver. Sie können nicht sagen, irgendetwas als solches ist gut und besser als etwas anderes. Das geht nicht, weil die Evolution keinen moralischen Anspruch besitzt. Die Evolution arbeitet durch Zufall. Blick nach links. Nach rechts. Wenn irgendwie alle anderen die gleiche Meinung haben, bloß man selber hat eine andere Meinung. Warum sollte ich das sagen, was die anderen sagen? Dass man an seiner eigenen Meinung zweifelt. Warum sollte ich das tun? Wenn alle anderen was anderes sagen davor. Innere Dimension. Weitergehen. Du kommst in einen Raum, zusammen mit anderen. Vorne sind zwei Bilder. Auf dem einen Bild ist ein schwarzer senkrechter Strich. Auf dem anderen Bild sind drei schwarze senkrechte Striche, unterschiedlich lang. Welcher von den drei Strichen ist genauso lang wie der einzelne? Links ein Strich, rechts drei Striche. Welcher von den drei Strichen ist genauso lang wie der einzelne? C. Jeder im Raum sagt seine Antwort. Alle vor mir sagen C und ich bin eine Reihe. Du bist der Sechste, sagt C. C. Alle sagen C. Mhm. Das würde ich sagen, das ist handlungsfähig. Innere Dimension. Wenn irgendwie eines Gewissens alle anderen die gleiche Meinung haben. Dann müsst ihr eigentlich sagen, ich bin in Ordnung. Ne? Vielleicht sogar ich die korrekte Antwort, dass ich mich auf meine innere Stimme dann eher konzentriert. Mhm. Kommen zwei neue Bilder. Wieder auf einem ein Strich links. Der Versuchsleiter bittet uns zu antworten. Auf dem anderen drei Striche rechts, drei Striche unterschiedlich lang. B? Ich bin mir ganz sicher. Alle sagen C. Jeder im Raum sagt seine Antwort. B ist der Richtige. Ja. Und alle anderen sagen C. Vielleicht liegt es an der schrägen Perspektive. Vielleicht doch C. Alle sagen C. Und ich sage ja, C. Was passiert denn mit was? Mir? Was machen die Hände? Was ist die Aufgabe? Was sind die Instrumente? Was sind die Objekte? Was ist das Handlungsfeld? Was ist die Zeitdimension? Ich habe nur gedacht, eine relativ einfache Aufgabe. Vergleiche die Länge der Striche. Mir war das völlig egal, was die anderen gesagt haben. So habe ich gesehen. Ich mache nicht das, was die Gruppe macht. Und jetzt habe ich das gesagt, was die anderen gesagt haben. Das überrascht mich. Passt überhaupt nicht zu mir. Keine Ahnung. Das ist nicht meine Person. Das heißt, die fünf Antworten, die ich gegeben habe, die waren aufgrund dieser Beeinflussung falsch? Was sehe ich denn? Warum tue ich das? Warum sage ich das, was die anderen sagen und nicht das, was ich selber sehe? Hm. ich bin ja echt noch ungefähr. Jetzt gehst du zwei Schritte nach vorne. Das ist nicht, dass ich dann mir vorstelle, mich sehe als Gegenüber. Eins, zwei. Sondern ich schaue einfach, was mache ich mit, was ist das für ein Gefühl, wenn ich mir da vorstelle, da ist irgendetwas. Tatsächlich so ein Körperempfinden. Das heißt loslassen. Wir ziehen weiter. Weiter. Wir ziehen nicht immer in einer Richtung, wir ziehen hin und her. Am nächsten Tag kommen wir in ein Tal. Kurzes Innehalten. Sind das Gnus? Wir müssen erst mal gucken. Eine Herde Paviane. Eine Herde Gnus. Zieht von rechts nach links. Mehrere Elefanten. Was machen die da? Wittern mit ihren Rüsseln? Versichernder Blick zu den anderen? Es ist heiß. Es gibt wenig Nahrung. Ich halte den Rüssel in den Wind. Ich rieche. Und ich wittere. Ein toter Elefant liegt auf dem Boden. Meine Mutter. Sie ist tot. Wenn es keine neue Mutter findet, hat es keine Chance. Es ist sehr trocken. Ich habe Durst. Ich gehe zurück zur Herde. Wird weggestoßen? Das Weibchen, das kleine Wegschuss. Es gibt wenig zu fressen. Das kann doch nicht für sich selber sorgen. Dem Rüssel weggeschubst? Da ist ein Rüssel, der schubst mich weg. Mit den Beinen getreten? Ein Fuß tritt nach mir. Selber sorgen. Und wir ziehen weiter. Das Baby bleibt zurück. Ich gehe allein durch die Ebene. Die Augen gehen nach rechts. Der Kopf nach rechts. Am nächsten Tag kommen wir in ein Tal. Auf den toten kleinen Elefanten gestürzt. In ein Tal, in dem es eigenartig riecht. Eine Gruppe und Elefanten, die sich irgendwie merkwürdig bildet. Der Geruch wird stärker und immer mehr Elefanten versammeln sich in der Schlucht. Da vorne liegt das tote Elefantenkind. Und wir haben auch gerochen, dass die Löwen schon in der Nähe sind, dass die schon dran sind. Und ich halte den Rüssel in den Wind. Ich rieche. Die fressen den kleinen Elefanten. Die beißen hinein. Offensichtlich haben sie etwas dagegen. Und dann renne ich los und will die vertreiben. Ein neuer Tag. Die Sonne scheint. Und wir ziehen weiter. Du bist außerhalb der Zeit. Du bist völlig außerhalb der Zeit. Wenn du die Gegensätze sprengst und auflöst, ja, alle Gegensätze, ja, du bist außerhalb der Zeit. Dann gibt es menschliches Leben nicht mehr. Zwei oder drei Schritte vor. Weiter. Dein Weg ist frei, du kannst gehen. Keiner guckt nur so, jeder hat irgendwelche Gedanken dabei. Da ist nichts, ja, was dich stören könnte. Ich bin ja echt noch. Vielleicht sogar ich. Ja. Ungefähr. Geht geradeaus. Gehen. Der Körper ja. Wunderschöner Garten, wo es nur um die Situation geht. Der Geruch der Luft. Schöner Garten. Dein Weg ist frei, du kannst gehen. Da sind große Blätter. Ich bin kraftvoll. Da ist nichts, ja. Und stark. Was stören könnte. Und kompakt. Ich in der Mitte des Raumes. Kraftvoll. Ich bin ja echt noch. Vielleicht sogar ich. Stark. Ja. Ich kann nicht niemand sein. Ich muss ja jemand sein. Ich bin immer ich. Bin ja immer ich. Die Augen gehen nach rechts. Schöner Garten. Und ich schaue mich um. Und da sind Blätter und ich nehme einen und ich esse von der Frucht. Gefühl, das kannte ich jetzt nicht. Und ich bin verwirrt. Sehen. Was halte ich eigentlich für richtig und was halte ich für falsch? Und ich höre eine Stimme und Schritte. Wo bist du? Wo bist du? Alles wissen, alles erkennen, alles sehen können. Das ist doch nicht schlecht. Ja, er sieht sich selber anders. Und indem er sich anders sieht, wieder anders. Es führt kein Weg zurück. Schritt nach vorne, auf dem Boden liegen. Sei einfach nur wie ohne Körper. Boden. Den Boden spüren. Du liegst auf dem Rücken. Du liegst hier auf dem Rücken. Der Boden unter dem Hinterkopf. Der Boden unter den Schulterblättern, unter dem Becken, den Unterschenkeln, den Fersen. Spüre den Boden. Die Hände liegen auf dem Boden, die Handflächen nach unten. Die Augen aufmachen und sehen. Dass einer kommt, sieht, staunt, aber nicht fragt. einfach die Situation nur als solche nimmt. Atmen. Was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Hören auf das Rauschen im Kopf. Wer bin ich? Den Herzschlag spüren. Was will ich? Ja? Die Temperatur durch die Kleidung fühlen. Was ist das Ziel? Ja? Und ich betrete diesen Raum. Kurzes Verharren. Darf ich ich sagen? Ein relativ großer Raum. Das ist kein unbekannter Raum. Ich stelle fest, wer im Raum ist und ich versuche festzustellen, ob er mir was mitteilen möchte. Nonverbal. Ich drehe mich nach rechts. Der Körper dreht sich nach rechts. Weiter nach rechts drehen. This is just setting. This is just setting the scene. Wieder aufstehen. Stehen. Die Augen offen. Sehen. Und du triffst in jetzt im Moment eine Entscheidung. Was ist der Nutzen im Wesentlichen? Asking for a reconfirmation. Weil so there is no other choice that we need to work on the costs. Ja, weil einfach ich sozusagen das Ziel nicht in Frage stellen darf. He becomes extremely demanding in that from his physical presence. So everybody has to say yes. Wer sind wir? Was sind wesentliche Grundlagen, Mehrwert zu schaffen? Ein Grundgesetz. Das Ziel ist, immer Gewinn zu erwirtschaften. Reinzugehen und fragen, also wer ist es eigentlich, was wir tun? Wo finde ich die Unternehmensidentität? Wenn das Management sagt, wir sind uns nicht sicher, ob wir einen Gewinn erwirtschaften wollen oder nicht. Das Unternehmen wird kollabieren. Ist nicht lustig. Verstehe ich auch, dass ja. sein eine bestimmte Struktur ist, die sozusagen eine Wahrheit hat in einem bestimmten Moment, in einem bestimmten Zusammenhang. Und eigentlich wird sie in dem Moment auch nicht mehr bewertet. In dem Augenblick, wo du selbst betroffen bist davon, ja, denkst du natürlich anders drüber nach. Das Ziel ist, dass du dich in eine Person hineinversetzt und sozusagen die Welt aus der Sicht dieser Person wahrnimmst. Ja? Ja, die Frage ist, was ist da, wie kannst du das beginnen? Spüren, die Temperatur des Bodens. Wer schaut mich an? Ich denke, die einzige Möglichkeit ist, dich selbst als Angelpunkt dafür zu verwenden. Schauen die mich an? Und zu versuchen, dich selbst, ich mich selbst, aus einer Außenperspektive wahrzunehmen. Ich sehe die andere Person und ich begebe mich in die andere Person hinein. Und mein Ich wird zu ihrem Ich. Und meine Muskeln sind angespannt. Und der Atem geht schnell. Und ich, andere Person, sehe mich, der da ruhig in der Mitte des Raumes steht. Etwas blasser und ängstlich, vorsichtig und sehr aufmerksam. Drehe mich ab und gehe in die Ecke und setze mich gehe wieder in mein eigenes Ich in der Mitte des Raumes stehen. Ich sehe die andere Person dort in der Ecke. Ja. Sie ist sehr bewegt. Ungeheuer kraftvoll. Und stark. Und kompakt. Fühle mich stark eingeengt. Schauen. Und in mir staut sich eine ungeheure Energie. Und ich in der anderen Person springt auf und rennt zur Mitte des Raumes. Sehen. Wieder in mein eigenes Ich, sehe die andere Person auf mich zukommen, die schreit, reißt die Hände hoch, nein, ich in der Mitte des Raumes, ein Messer in der Hand. Das Messer in den Brustkorb von ich. Wo bleibt der eigene Raum? Versuch mal zu beschreiben, was macht der Kopf? Was macht der Körper? Du bist jetzt in dem Raum. Dass ich einfach nichts sehe. Du vergisst, dass du die Augen aufhast. Aber trotzdem was sehe. Also, dass du weißt nur, dass du die Augen aufhast, dadurch, dass es hell ist. Wie ohne Körper. Jetzt im Raum, weiß ich gar nicht. Ich bin willkommen. Du weißt nur, dass du die Augen aufhast. Dadurch, und mein eigener Körper weg. Bin ich jetzt die Person? Bin ich jetzt gerade ich? Also, und mein eigener Körper irgendwie ist das, was ich habe. Diese räumliche Begrenzung des eigenen Körpers. Weg. Jemanden so tief zu verstehen, Das klingt ja so ein bisschen wie Selbstauflösung oder die Grenzen sind überhaupt nicht mehr klar. Kommst du in einen Raum rein? Ich kann mir den Stehe im Raum vorstellen. Also. Und welchen Platz habe ich hier im Raum? Wie reagiert der Körper drauf? Wie geht man damit um? Was passiert mit deinem Kopf? Aus meiner Position hat nichts mehr mit Verstehen zu tun, weil heraus. Verstehen ist immer auch Vergleichen und so tief zu verstehen, das klingt ja so ein bisschen wie Selbstauflösung. Ich weiß nicht, wo der Raum hier aufhört. Ja. Wenn man so eine andere Perspektive einnimmt. Aber jetzt nicht. Also der Raum, ich würde mir niemals, der oben und unten und links und rechts Wände hat. Ich würde mich nicht getrauen, da reinzugehen einfach. Wie Unkörper. Das klingt ja so ein bisschen wie Selbstauflösung. Es wäre sozusagen ein Raum ohne Sicherheit. Also man müsste seine Haut abstreifen. Aber man spürt schon. Ich schaue einfach, da ist irgendetwas. Dass da Raum ist auch. Ja? Du bist jetzt in dem Raum. In dem Raum. Ich bin jetzt gerade da. Nichts, was dich stören könnte. Decisions 02 von Christoph Meyer, CHM und Andreas Hagelüken. Mit Ulrich Nöten. Sowie dem Verhaltensforscher Karl Grammer. Dem Theologen Christian Sinnhuber. Dem Manager Clemens Riedl. Den Psychologen Harald Welzer und Klaus Lübcke. Der Philosophin Elisabeth von Samsonow. Klava Grimm, Probanden des Esch-Experiments und Besuchern der Installation Decisions 02. Sounds, Kai-Uwe Kohlschmidt. Dramaturgische Beratung, Thomas Wendrich. Assistenz, Fanny Frohnmeier. Radiofassung im Auftrag von HR2 Kultur und Deutschlandfunk 2011.